Huber Verlag. Leichte Literatur. Der zerbrochene Krug. Nach Heinrich von Kleist. Von Urs Luger. Gesprochen von Angelika Bender, Veronika Faber, Walter von Hauff, Christoph Jablonka, Anke Kortemeier, Hubertus von Lerchenfeld und Michael Tregor.